Der Wind frischt auf und von den Docks her dröhnen Schläge Stahl auf Stahl. Schon seit Stunden hakt die Möbel still auf einem Marschenpfahl. Ihre müden Flügel sinken, werden schwer. Und sie wird noch schwächer werden, spürt längst keinen Hunger mehr. Wenn eine Möwe in dir gischt, nach Korken und nach Kippen fischt, blind und alt, nie mehr einen Bissen findet, stirbt sie bald. Was der Sturm in ihre Ohren brüllt, hört sie kaum. Schließt die Augen und sie träumt schon ihren letzten Traum. Bis zum Abend hockt auf ihrem Pfahl, die Möwe lebt sie noch. Eine Böe packt sie und sie taumelt, fällt und fängt sich doch. Sie wird's rast, der Sturm, und jagt die Möwe vor sich her. Schwingen blitzen unter dunklen Wolken hoch über dem Meer. Und noch einmal gilt ihr Schrei, ohne Todesfurcht und Schrei durch die Nacht. Sie liebt den Sturm und sie genießt noch einmal seine Macht. Fragt nicht, wann sie stürzt und nicht, ob sie im Meer versinkt oder ob die Drift sie an ein fernes Ufer bringt. Noch einmal gilt ihr Schrei, ohne Todesfurcht und Schrei durch die Nacht. Sie liebt den Sturm und sie genießt noch einmal seine Macht. Fragt nicht, wann sie stürzt und nicht, ob sie im